Wie baue ich mir ein Business auf, das nicht nur ganz viel heiße Luft ist, sondern wo wirklich was dahinter steckt? Und was ist eigentlich ausschlaggebend für die Zufriedenheit der eigenen Kunden? Genau um diese Fragen geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldenen Zeiten Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kommt ein spannendes Interview mit dem lieben Timon Loy. Timon kenne ich schon seit einiger Zeit. Er ist 22 Jahre alt und Experte für Customer Experience, langfristige Kundenbindung und interne Prozessoptimierung bei Coaches und Dienstleistern. Ein ganz spannendes Business, wie ich finde. Und er handelt nach dem Leitsatz, ich möchte endlich wieder Qualität in die überhitzten Märkte bringen. Dass du schon mal so grob weißt, wer Timon ist, was er macht. Und wir sprechen im Interview darüber, wie du es schaffen kannst, wenn du selbstständig bist und direkt mit Kunden zusammenarbeitest, dein Produkt, dein Angebot so zu gestalten, dass deine Kunden wirklich maximal zufrieden sind, wie du dir die Kundenakquise erleichtern kannst und noch vieles, vieles mehr. Aber ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel vorneweg quatschen, sondern dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Hallo lieber Timon, schön, dass du da bist hier im Goldene Zeiten Podcast. Hi Lena, grüß dich, vielen Dank dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lass uns direkt starten mit den Einstiegsfragen. Da findest du die erste, was sind deine wichtigsten Werte und was bedeuten die für dich? Okay, sehr, sehr, sehr gute erste Frage. meine Werte, ich denke so die drei wichtigsten Werte, nach denen ich lebe, handle, arbeite, ist einerseits das Thema Ehrlichkeit, das ist mir super, super wichtig ist, kommen wir später dann auch nochmal drauf zu sprechen, bestimmt auch in meiner Arbeit mit meinen Kunden super wichtig und mit den Endkunden. Dann das Thema Anerkennung ist für mich super wichtig, dass ich einerseits mir bewusst rausnehme, dass ich Leistungen von anderen anerkenne, aber dass ich auch Anerkennung natürlich erfahre für das, was ich tue. Und dann als dritten Wert würde ich sagen, ist die Nachhaltigkeit, einerseits wirklich bezogen auf das Ökologische, also ich lebe selber nach dem großen Wert Nachhaltigkeit, dass ich versuche irgendwie so viel wie möglich für unsere Umwelt zu tun, um diese Klimakrise zu bekämpfen, andererseits aber auch alles, was ich tue, dass einen gewissen Impact, eine gewisse Wirkung hat und eben auch nachhaltig wirkt. Ja, super schön. Darauf kommen wir gerne später nochmal zurück, aber jetzt erstmal die zweite Einstiegsfrage. Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Das kann was ganz Kleines sein, wie die Tasse Kaffee am Morgen oder auch was Größeres. Was ist es bei dir? Also Kaffee kann ich schon mal ausschließen, das kann ich schon mal sagen. Ich bin nämlich kein Kaffeetrinker tatsächlich. Ah, krass. Gerade unter der Woche trinke ich meistens nur Wasser eigentlich, also auch kein Tee oder so. Verrückt. So jemanden habe ich noch nie kennengelernt. Ja, ich kenne nur Kaffeetrinker. Neue Dinge im Leben. Ja. Ich stoße auch nicht auf viele Leute, die wirklich gar keinen Kaffee trinken. Ja. Was ist bei mir für einen perfekten Tag? Wirklich für einen perfekten Tag würde ich sagen, ist es Sport, irgendwie eine Aktivität zu haben. Ja. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ja. Weil Sport ist irgendwie einerseits für mich natürlich diese körperliche Anstrengung, andererseits aber auch einfach ein mega, mega guter Ausgleich und ein mega guter Kanal sozusagen, um einfach mal den Kopf frei zu kriegen. Und deswegen ist das an einem perfekten Tag, kann das schon gut tun. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das antworten tatsächlich sehr, sehr viele Interviewgäste hier im Goldene Zeiten Podcast. Also entweder Kaffee oder Sport. Oder Lachen. alle drei sind super gut. Stimmt, das ist auch ein guter Punkt. Ja, ja. Ja, hast du auf jeden Fall fröhliche, sportliche Interviewgäste. Ja, auf jeden Fall. Okay, dritte und letzte Einstiegsfrage. Was war so in deinem Leben im Rückblick eine große Herausforderung? Und vor allem, was hast du daraus mitgenommen? Darauf kannst du gerne etwas ausführlichere Antwort geben, wenn du magst. Eine große Herausforderung. Mhm. Nehmen wir gerne ein Beispiel von einem früheren Projekt, was ich mal gemacht habe, oder Ja, wo ich super das gern. eigentlich so der erste oder der zweite Start sozusagen war in eine mögliche Selbstständigkeit damals. Das war Ja. kurz nachdem ich mit der Schule fertig war, da hatte ich so gesagt, hey, ich möchte jetzt die Welt verändern, ich möchte jetzt groß rauskommen, will ganz viel Geld verdienen. Und habe da halt mein eigenes Projekt gestartet, habe da super, super viel Arbeit reingesteckt. Und da war aber meine große Herausforderung, das meinem Umfeld sozusagen beizubringen. Ja. Und ich glaube, ich habe es auch damals in der Kommunikation nicht so gut gemacht oder nicht so gemacht, wie ich es wahrscheinlich heute machen würde. Und das ist auch das, was ich daraus gelernt habe. Das einerseits, wenn ich mein eigenes Ding mache und ich damals eben bei diesem Projekt relativ große Ablehnung von meinem Umfeld und von meinem, ja, von meiner ganzen Umwelt sozusagen erfahren habe, dass ich jetzt, wenn ich was Neues starten würde, dass ich das erstmal für mich machen würde. Ich würde erstmal schauen, ist es was, was mir überhaupt Spaß macht? Ist es was, was, ja, meine Werte, die ich auch mittlerweile noch mal viel klarer definieren konnte, wo meine Werte mit vertreten sind? Und ist es was, was ich ja wirklich einfach gerne mache? Und dann, wenn ich das für mich rausgefunden habe und ein paar Wochen, vielleicht Monate dran gearbeitet habe, dann erst rauszugehen, wenn dann vielleicht sogar die ersten Ergebnisse da sind oder sowas, dann rauszugehen, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, und ja, so sozusagen zu zeigen, was man so gestaltet hat. Und so lässt man sich nicht so leicht von außen beeinflussen. Ich glaube, ich wurde stärker da drin, mich nicht mehr so stark beeinflussen zu lassen, aber Ja. ich glaube, so ganz kriegt man es nicht weg, auch wenn man es sagt. Ja, dazu fällt mir tatsächlich eine ganz schöne Metapher ein. Und zwar ist es ja so, und das war bei mir ganz ähnlich, wenn wir irgendwie was Eigenes aufbauen, ein eigenes Ding starten wollen, sei es eine Selbstständigkeit oder auch erstmal nur irgendein Projekt, dann kann man das vergleichen wie mit so einem ganz kleinen Pflänzchen. Und wenn wir damit sofort rausgehen und dann Gegenwind bekommen, dann ja, trampeln halt irgendwie ganz viele Leute auf diesem Pflänzchen rum. Und höchstwahrscheinlich führt das dann dazu, dass das Pflänzchen irgendwie eingeht oder halt irgendwie nicht richtig weiter wachsen kann. Aber wenn wir ein bisschen warten, bis dieses Pflänzchen vielleicht zu einem kleinen Baum wird oder zu einem großen Baum, dann macht dem Baum das nicht mehr so viel aus, wenn da Leute irgendwie unten umhertrampeln, weil der Baum ja oben seine Krone hat. Und ist mir gerade so spontan eingefallen und passt irgendwie sehr, sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, das ist ein richtig gutes Bild, richtig schönes Bild. Ja, Ja, sehr gut. voll cool. Und daraus, also aus deinem ersten Projekt, hat sich ja dann irgendwann das entwickelt, was du heute in deiner Selbstständigkeit machst. Erzähl doch mal in deinen eigenen Worten, was machst du eigentlich, Timon? Also über viele, viele verschiedene Umwege kam es dann wirklich dahin, wo ich jetzt gerade stehe sozusagen. Und das, was ich jetzt mache, ist es, dass ich mich darauf konzentriert habe, vor allem Coaches und Dienstleistern dabei zu helfen, einerseits so Dinge wie Empfehlungen und Upselling, also den Kundenwert zu steigern, zu schauen, wie kann man einerseits aus der Sicht des Coaches, aus dem Kunden das Optimale rausholen, aber alles im Einklang und vor allem mit dem großen Vehikel darin, was kann ich für den Kunden am besten rausholen, wie kann ich für den Kunden das beste Ergebnis herausholen, das beste Erlebnis herausholen. Das sind so die Dinge, die ich mir mit meinen Kunden aktuell anschaue. Und dann kommen noch so Dinge hinzu wie Qualitätsmanagement, dass wir das Produkt verbessern, dass wir die Außendarstellung verbessern, indem wir Rezensionen gezielt sammeln und ja, automatisiert veröffentlichen. Das sind so ein paar Nebeneffekte, die wir da noch betreuen. So, aber das Kernthema ist einfach, wie kann ich den Wert für den Kunden und den Wert des Kunden erhöhen über Upsells, über mehr Verkäufe, aber auch über Empfehlungen und über bessere Ergebnisse vor allem. Ja, super spannende Themen, auf die wir alle im Interview eingehen werden. Aber ich habe direkt eine Frage, und zwar, was denkst du, wovon der Zufriedenheitsgrad der Kunden abhängig ist bei Dienstleistern oder bei Coaches? Liegt es daran, wie viele Ausbildungen der Coach hat, oder was macht das wirklich aus in deinen Augen, und wie genau hilfst du dann auch deinen Kunden, diesen Zufriedenheitsgrad zu erhöhen? Ja. Das ist eine sehr, sehr coole und wichtige Frage natürlich und auch eine Frage, die ich ja auch in Gesprächen oft gestellt bekomme oder über die wir auf jeden Fall stolpern, was ist eigentlich so ein wichtiges Vehikel, um den Kunden wirklich zufrieden zu machen, ist natürlich einerseits erstmal ganz, ganz unterschiedlich, kommt auf den Bereich drauf an, was man aber insgesamt mal sagen kann, wenn man jetzt Coach oder Dienstleister im B2B-Bereich ist, dann sind es am Ende eigentlich meistens irgendwie so die harten Zahlen und Fakten, die darüber entscheiden, ob das Ganze jetzt erfolgreich war oder nicht. Im B2B-Bereich geht es meistens irgendwie darum, dass irgendwie mehr Verkäufe entstehen, dass man mehr Reichweite auf Social Media hat, dass man mehr Aufträge entgegennehmen kann, weil man irgendwie die Prozesse optimiert hat oder sowas. Das heißt, am Ende, gerade in diesem B2B-Bereich, müssen einfach die Ergebnisse stimmen. Dafür ist es am Anfang super, super wichtig, Ziele klar zu setzen, klar zu schauen, in welche Richtung soll es denn gehen und dem Kunden so eine Art Leitplanken sozusagen zu geben und zu schauen, hey, wir wollen zu dem und dem Ziel, wir sind hier auf der Autobahn und innerhalb dieser Leitplanken schauen wir jetzt immer mal wieder, sind wir noch auf dem richtigen Weg oder im schlimmsten Fall liegen wir sozusagen schon neben der Autobahn im Graben. Das sollte natürlich nicht passieren. Ja. Aber das kann ein Vehikel sein, klare Ziele zu setzen und die auch immer wieder zu tracken und zu schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und im B2C-Bereich, wobei ich auch sagen will, dass im B2B-Bereich dieser Bereich auch nicht vernachlässigt werden sollte, sind es eher so die subjektiven Faktoren. Das heißt, es sind da Sachen wie einfach die allgemeine Zufriedenheit zu Thema XY, die eigenen Ängste, die vielleicht runtergegangen sind, die eigene Selbstwahrnehmung, die vielleicht hochgegangen ist, die Selbstliebe, die hochgegangen ist, je nachdem, welches Thema eben dann am Ende behandelt wird im Coaching. Und wenn diese subjektiven Faktoren, diese eher emotionaleren Faktoren, wenn die stimmen und da wirklich eine schöne Entwicklung drin ist, dann ist der Kunde am Ende zufrieden und dann ist der Kunde auch bereit, noch ein Produkt zu kaufen oder eine Empfehlung zu geben oder sowas. Ja, super wichtig. Also ich höre da jetzt sowohl bei B2B als auch bei B2C raus, dass es einfach wichtig ist, von Anfang an die richtige Erwartungshaltung zu schaffen und zu sagen, hey, okay, wir definieren jetzt einmal deine Ziele, beispielsweise so und so viel mehr Umsatz im B2B-Bereich oder einfach mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen im B2C-Bereich beispielsweise und dass das dann auch am Ende eingehalten wird quasi. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Also das ist so die Basis, das ist das, was auf jeden Fall da sein sollte. Jetzt wahrscheinlich auch viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen werden wahrscheinlich sagen, ja, klar, mache ich mit meinen Kunden. Was mir aber auch immer wieder auffällt, ja, das wird gemacht, gerade am Anfang wird so ein Ist-Zustand festgehalten und wo soll es hingehen. Ja. Aber ganz oft wird vergessen, entweder zwischendrin mal reinzuschauen, sind wir denn noch auf dem richtigen Weg und dann nochmal nachzufallen. Und vor allem dann am Ende nochmal zu schauen, haben wir denn alle Ziele erreicht? Gibt es denn Ziele, die wir zu 80% nur erreicht haben? Und welche Ziele haben wir zu 120% erreicht? Wo wir dann vielleicht auch schon wieder beim nächsten Thema sind, was zu hoher Zufriedenheit führen kann, ist dieses ganze Thema Overdelivern, dass man einfach mehr bringt, als der Kunde irgendwie erwarten kann. Können so große Sachen sein, wie dass man einfach ein Ziel überliefert, können aber auch kleine Sachen sein, wie kleine, wirklich persönliche Geschenke oder irgendwas Kostenfreies, was irgendwie dazu gegeben wird, irgendeine Überraschung einfach, was der Kunde nicht weiß, was bevor er das Produkt kauft. Ja, mega cool. Okay, machen wir weiter. Und zwar, was für Fehler beobachtest du in der Coaching- und Dienstleistungsbubble, wenn wir sie so nennen wollen? Also was für Dinge siehst du, wo du dir als Experte in deinem Bereich Customer Success so denkst, das ist irgendwie nicht cool? Erzähl mal. Ja, also ein großer Faktor, der jetzt auch in den letzten Jahren leider nochmal sehr viel stärker geworden ist, wie ich finde, bin ich auch gleich nochmal gespannt auf deine Meinung dazu, ja, ist so dieses ganze Thema Akquise und Marketing. Also grundsätzlich kann man sich ja so ein Dienstleistungs-, weil am Ende ist ja auch der Coaching-Markt, ist ja auch am Ende einfach ein Dienstleistungsmarkt sozusagen, kann man sich ja so ein Dienstleistungsunternehmen vorstellen in einem Dreieck und an der einen Ecke ist Vertrieb, an der anderen Ecke ist Marketing und an der anderen letzten Ecke ist dann noch das Produkt, also so die Delivery, das, was geliefert werden muss am Ende. Und in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass sich sehr, sehr stark in die Richtung entwickelt hat, dass alle nur noch gerade in diesen Vertriebsbereich gehen, alle nur noch in den Akquisebereich gehen und das sehr, sehr stark, sehr offensiv bespielen, aber halt vergessen oder bewusst vernachlässigen, dass die Kunden auch wirklich ein gutes Ergebnis erreichen müssen und ein gutes Erlebnis haben müssen, um einerseits wirklich lang am Markt bestehen zu bleiben, um andererseits die Umsätze dann auch wieder, weil das ja den meisten am wichtigsten ist, die Umsätze zu erhöhen, weil einfach die Akquise leichter wird, weil Marketing leichter wird, wenn du gute Ergebnisse hast. Und wo das Bewusstsein wirklich nur sehr, sehr wenige im Markt haben, ist, wie viel Geld eigentlich hinten dran hängt, wie viel Geld an diesem ganzen Upsell-Thema dran hängt und wie viel Geld an diesem ganzen Empfehlungsthema dran hängt, weil jeder eben so fokussiert auf diese Akquise ist und ja, so typisch irgendwie in jede mögliche DMs reinslidet, versucht sein Produkt zu verkaufen und so völlig diesen ganzen anderen Bereich vergisst. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Wie siehst du so die Entwicklung in den letzten Jahren? Ja, ich sehe das auch ganz ähnlich wie du. Ich beobachte das auch und versuche mich mittlerweile immer mehr davon zu entfernen, von diesen krass unseriösen Marketingbotschaften, wo mittlerweile einfach gefühlt jeder weiß, hey, das kann nicht stimmen, das ist hier komplett unrealistisch, was gerade versprochen wird. Und ich hoffe, und da geht's ja auch hin, dass einfach die Coaches und Dienstleister gewinnen werden sozusagen, die wirklich ein geiles Produkt haben und die ihren Klienten, ihren Kunden wirklich, wirklich weiterhelfen, weil wenn wir das schaffen, dann haben wir auch eine ganz andere Welt, die auf ganz anderen Werten basiert und das ist das, was ich mir wünsche. Und als du gerade so erzählt hast, du bist ja seit 2017 im Coaching-Markt unterwegs. Kannst du das vielleicht hast ja da sicherlich auch viel erlebt, kannst du das an einem konkreten Beispiel festmachen, diese negative Entwicklung? Wir haben jetzt sehr allgemein darüber gesprochen, fällt dir vielleicht ein konkretes Beispiel ein, natürlich ohne Namen und so, aber kannst du uns da irgendwie noch tiefer mit reinnehmen? Ja, also so konkrete Namen oder sowas, wie du schon sagst, mag ich irgendwie nicht jetzt an der Stelle zumindest nennen. Da nee, das ist auch nicht positiv, cool. Leute, die ich positiv erwähnen kann. Ja. aber ja, wir können da gerne nochmal irgendwie ein genaueres Beispiel reingehen. Also ich war in einem Projekt mit drin, wo es am Anfang gar nicht so um dieses ganze Thema Monetarisierung ging, sondern es ging um den Kern, wie ich ihn auch als Kern sehe im Coaching-Markt. Es ging halt darum, dass die Kunden richtig, richtig coole Ergebnisse erreichen, dass wir richtig viel Mehrwert rausbringen und richtig viel Mehrwert auch im Coaching dann natürlich haben. Ja. Und darum ging es eigentlich so das erste halbe Jahr. Okay. Und es hat auch funktioniert, also wir sind gewachsen, das ging gut voran, wir hatten sehr, sehr viele Anfragen und dann aber irgendwann hatten, ja tatsächlich gar nicht wir zusammen, sondern eher so der Initiator dieses ganzen Projekts hatte dann entschieden, hey, wir holen uns eine Beratung ins Haus, die uns dabei hilft, das Ganze noch mal mehr zu automatisieren, noch mal mehr zu skalieren, wir wollen höhere Umsätze fahren. Okay. Und auf einmal ist so, wie mit so einem Fingerschnipsen war auf einmal so ein Mindshift da, dass auf einmal die Devise war, okay, wir stecken jetzt so wenig Zeit wie möglich in die Delivery, wir dürfen keine Zeit mehr mit dem Kunden verbringen, sondern wir stecken jetzt alles Zeit in die Akquise und zwar machen wir das genau nach dem und dem und dem Fahrplan und wenn das irgendjemand nicht macht, dann ist es, dann fliegt er raus oder sowas. Also es war wirklich so hart dann in dem Moment und ja, ich hatte dann in der Situation nochmal versucht zu sprechen, weil ich das ja auch mit aufgebaut hatte, bin dann nochmal drauf eingegangen. Es ging in dem Moment auch darum, ob ich in die Geschäftsführung auch mit reinkomme oder nicht. Und ich bin ganz froh, dass es kurz bevor diese Entscheidung dann anstand, wir diese Beratung da eingekauft haben und sich das so entwickelt hat, weil ich dann auch die gute Möglichkeit hatte zu sagen, das sind jetzt irgendwie nicht mehr so richtig meine Werte, das ist nicht das, womit wir gestartet haben und dann an dem Punkt auch tatsächlich dann erstmal ausgestiegen bin. Ja. Und das ist irgendwie so ein Beispiel, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist. Und ansonsten halt so diese typischen Werbungen, die man von YouTube kennt, mit Komm in die Gruppe oder irgendwelche Marketing ja, Marketingaktivitäten, die halt wirklich so komplett unter der Gürtellinie sind, wo irgendwelche tragischen, emotionalen Geschichten verwendet werden, um sein Produkt zu verkaufen. Das sind halt Dinge, wo ich halt sehe, hey, wie krass muss man auf den Wachstum aus sein und wie egal muss einem der Mensch dahinter sein, wenn man sowas macht, und finde halt diese Entwicklung gar nicht gut und finde es halt so schade, weil der Coaching-Markt eigentlich so vielen Leuten helfen kann. Das gleiche auch in diesem Online-Dienstleistungsmarkt geht in eine ähnliche Richtung. Ja, auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall für diesen coolen Einblick. Sehr, sehr wertvoll in meinen Augen. Hast du vielleicht auch ein positives Beispiel? Also ja, auch so ein Ausblick, was kann passieren, wenn man an seinem Customer Success als Dienstleister arbeitet und den wirklich richtig geil aufstellt, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dir. Was genau machst du da mit deinen Kunden und vor allem, was ist dann das Ergebnis? Vielleicht, also auch super gern an einem konkreten Beispiel, um das wirklich greifbar zu machen. Auf jeden Fall, ja, sehr gut. Ja, also auf der anderen Seite, auf der positiven Seite, gibt es natürlich verschiedenste Effekte, verschiedenste Faktoren, wo so ein glücklicher Kunde sozusagen drauf einspielt. Also als oberstes Ziel auch in meiner Zusammenarbeit ist eigentlich so die bestmögliche Produkterfahrung für den Kunden zu erreichen. Dadurch ergibt sich dann so eine Wirkkette, die wir gerne auch mal kurz durchgehen können, so eine Wirkkette, was so positive Faktoren sind, die danach entstehen können. Einerseits bleibt natürlich der Kunde dadurch eher dran oder setzt sich richtig ein, wenn es irgendwie ein Dienstleistungsprodukt ist. Und wenn der Kunde mitarbeitet, zum bestmöglichen Ergebnis oder zur bestmöglichen Erfahrung gehören auch immer zwei Seiten. Deswegen ist auch super wichtig, dass der Kunde eben wirklich dran bleibt. Und wenn er dran bleibt, dann hat er ein besseres Ergebnis. Dadurch kann man die Außendarstellung verbessern durch Rezensionen. Der Kunde kauft im gleichen Moment natürlich erneut. Und was in dem Zusammenhang auch vielleicht auch super wichtig ist, das Bewusstsein zu schaffen, dass wenn du deinem Kunden nicht nur ein Produkt verkaufst, sondern zwei, drei, vier Produkte verkaufst, nacheinander, hat man vielleicht manchmal so ein bisschen das Gefühl so, boah, jetzt habe ich den gerade mal 3 Monate in der Betreuung oder jetzt habe ich den gerade mal 6 Monate in der Betreuung und jetzt muss ich dem schon wieder was verkaufen. Und das ist doch bestimmt unangenehm für den. Ich kann aber sagen, da gibt es viele Studien zu, dass die emotionale Bindung zwischen dir und deinem Kunden immer weiter steigt, umso mehr Produkte er bei dir kauft. Also desto mehr Vertrauen hat er natürlich, desto mehr hast du diesen Expertenstatus und desto mehr ist er unglaublich glücklich darüber, dass er mit dir zusammenarbeiten kann, weil er endlich jemanden gefunden hat, mit dem er die gewünschten Ergebnisse erreicht. Und dadurch hat man dann so ein positives Word of Mouth, also eine positive Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Leute sprechen über dich, dadurch wird die Akquise erleichtert und am Ende so das Endziel, dass man noch mehr Menschen noch besser helfen kann. Das ist so das große Endziel. Konkret gesagt geht es darum, dass wir uns im ersten Schritt anschauen, wie sieht gerade so ein typischer Kundenweg aus bei meinen Kunden? Wie sieht dieser komplette Prozess aus? Es geht ganz viel um Prozesse und Prozessoptimierung und schauen uns an, wo Lücken sind, wo Fragen nicht beantwortet werden, die sich der Kunde unbewusst fragt oder Fragen nicht beantwortet werden, die sich der Kunde unterbewusst stellt. Also solche Dinge wie kurz nach dem Kauf eines Produktes, ob er wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, ob es die beste Alternative war. Da kann man gezielt dagegen steuern. Solche Themen gehen wir an. Andererseits dann aber vor allem auch die Themen Qualitätsmanagement. Das heißt, wir schauen, dass wir wirklich regelmäßig Feedback von den Kunden bekommen, wir auch den Kunden zeigen, dass wir mit dem Feedback arbeiten und sie auch wissen, dass dieses Feedback wertvoll ist und dass das den Dienstleister oder dem Anbieter des Produktes auch wirklich interessiert, was der Kunde sagt. Und wir dann aber auch die Leute schon im ersten Produkt darauf vorbereiten, dass es danach weitergehen kann, dass die Reise noch nicht zu Ende ist nach dem ersten Produkt, sondern dass man noch weiter mit demjenigen zusammenarbeiten kann. So, das ist so ganz, ganz grob mal abgeschätzt, der Prozess, den wir da angehen. Ja, richtig cool. Ja, um das quasi so durchführen zu können, braucht man ja auch irgendwie das richtige Geschäftsmodell. Also Stichwort horizontale und vertikale Produkttreppe. Was ist da so deine Philosophie? Was empfiehlst du deinen Kunden? Also horizontal, vertikal bedeutet ja einfach, man kann als Anbieter ganz viele unterschiedliche Produkte haben. Machen wir mal das platte Beispiel von einem Musiklehrer. Der kann einen Kurs oder ein Coaching, was auch immer, haben für Gitarre lernen, für Klavier lernen, für Geige lernen. Ja. Oder er hat halt einen Kurs Geige lernen für Anfänger, Geige lernen für Fortgeschrittene, Geige lernen für Profis. Mhm. Einfach mal so dieser Vergleich. Was denkst du dazu? Was würdest du empfehlen? Ja, sehr, sehr, sehr coole Frage und sehr gut. Das Beispiel finde ich auch schön, ist schön greifbar. Ja. In dem Fall, also auch wenn wir es jetzt das Beispiel vielleicht auch nochmal rüberziehen auf diesen Online-Dienstleistungs-Coaching-Markt, da würde ich in jedem Fall eigentlich empfehlen, dass man erst auf die Vertikale geht, dass man schaut, welches Produkt kann man obendrauf sozusagen bauen, wie jetzt zum Beispiel Anfänger fortgeschritten, weil es ist eigentlich in jedem Bereich so, dass wenn dein Kunde vom ersten Produkt das Ziel erreicht, wenn er die ersten Herausforderungen gelöst hat, dass dann weitere Herausforderungen auf ihn zukommen, dass weitere neue Ziele gesetzt werden. Es gibt vielleicht so ein bisschen in den Köpfen der Menschen, kenne ich auch von mir selbst, gibt so ein bisschen die Illusion, boah, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist alles gut, dann habe ich keine Sorgen mehr, dann brauche ich mich um gar nichts mehr kümmern, aber dem ist halt leider nicht so. Sondern es gibt immer wieder neue Stufen, es gibt neue Level, auf die man kommt und deswegen würde ich da erst in die Vertikale gehen und wenn man dann wirklich sagt, boah, jetzt kann ich mir beim eigenen Wissen, kann ich auch nicht mehr weiterhelfen, ich fühle mich da auch vielleicht nicht gut, weil derjenige jetzt auf der gleichen Stufe ist wie ich und ich müsste mich gerade noch weiter fortbilden, weiß aber gerade nicht wie, dann kann man auch andenken, wenn ich jetzt irgendwie Instagram-Marketing mache, Instagram-Marketing-Coaching oder sowas, dass man da nochmal eine andere Plattform ausprobiert, nochmal validiert und schaut, funktionieren denn meine Strategien ähnlich auf einer anderen Plattform nochmal, kann ich da in die Horizontale gehen und eine weitere Produktlinie sozusagen aufbauen. So will ich da in dem Thema reingehen. Ja, richtig gut. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das so als Antwort kommt. Da vertreten wir eine ganz ähnliche Philosophie. Nun denkt sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer, ja, Timon, ist ja alles gut und schön. Ich möchte meine Kunden gerne erfolgreich machen und ich habe dafür auch Prozesse und so weiter, aber es sind einfach zu wenig Kunden da. Und jetzt, was ist da für dich so ein, wie soll ich sagen, moralisch vertretbarer Weg, auch in Einklang mit deinen persönlichen Werten, um neue Kunden zu gewinnen? Was hast du da vielleicht auch für eigene Erfahrungen gemacht oder auch Erfahrungen mit deinen Kunden, wenn es jetzt wirklich rein um die Kundenakquise geht? Also grundsätzlich auch nochmal bezogen natürlich auf das, was ich ganz viel betreibe und ganz viel auch mit meinen Kunden mache, ist halt dieses ganze Thema Empfehlungen. Klar, wenn jetzt wirklich noch gar kein Kunde da ist, dann wird's schwierig mit Empfehlungen, aber eigentlich sobald der erste, der zweite Kunde sowas da ist, kann man damit anfangen und wirklich offen mit dem Kunden darüber sprechen und eine Empfehlung davon einholen, weil gerade wenn man am Anfang steht und noch nicht so viele Kunden hat, dann ist man vielleicht auch selber noch nicht so ganz stark im Vertrieb oder noch nicht so ganz stark im Verkauf und der Vorteil ist halt von Empfehlungen, dass du so eine Vertrauensskala von 1 bis 10 hast und du dann klassische Kaltakquise machst oder irgendwie auf Instagram die Leute anschreibst oder sowas, völlig, völlig kalt. Dann bist du halt auf dieser Skala ungefähr bei einer minus 2 und musst erstmal irgendwie schauen, dass du dich wieder nach oben, kämpfst. Und das ist halt bei Empfehlungen ganz, ganz anders. Da steigst du auf einer 4, 5 sowas ein und hast dann ein ganz anderes Standing von Anfang an. Genau. Und hast halt da auch gibt's auch ein paar Studien zu, die gesagt haben, hey, so ein Kunde, der eine Empfehlung bekommen hat, der irgendwie von einem Kollegen, von einem Freund kommt, der ist bis zu zweieinhalb Mal einfacher abzuschließen als ein ganz kalter Kontakt sozusagen. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Und was ich jetzt auch in den letzten guten Jahr, solange ich jetzt hier in der Selbstständigkeit drin bin, was ich da vor allem gemacht habe, ist, am Anfang habe ich dieses klassische Kaltakquise gemacht. Ja. Ich war auch einer von denen sozusagen, habe mich aber da halt nicht wohlgefühlt nach ein paar Monaten und habe halt auch wieder gemerkt, hey, meine Werte passen irgendwie nicht so dazu und bin jetzt halt ein großer Fan davon, wirklich ehrlich mich mit Leuten auszutauschen, wirklich ehrlich mit den Leuten irgendwie erstmal zu schreiben, dann nochmal zu sprechen, wenn es irgendwie passt und vor allem auch zu schauen, wo sind denn vielleicht Leute, die ein bisschen länger im Markt sind, die vielleicht auch schon ein gewisses Standing im Markt haben und dann sich mit denen auszutauschen, mit denen in Kontakt zu treten und da aber nicht nur irgendwie versuchen, das Wissen rauszuziehen oder sowas, sondern immer einen Blick zu haben, immer zu schauen, wie kann ich demjenigen den größtmöglichen Mehrwert bieten und gar nicht irgendwie versuchen, darauf zu spekulieren, dass man dafür Geld bekommt oder irgendwie einen Kunden bekommt oder sowas, sondern erstmal geben, erstmal schön den Mehrwert an den jeweiligen, wird es dann strategischen Marketingpartner sozusagen geben und so sich so ein bisschen an denen ranhängen. Das können dann solche konkreten Sachen sein wie ein Workshop oder irgendwie, dass man gemeinsam mal ein Live-Format macht, dass man einen Podcast aufnimmt oder sowas, um einfach da so ein bisschen in die Sichtbarkeit zu kommen und natürlich auch so ein bisschen von dem zu profitieren, was derjenige oder diejenige sich in dem Markt schon aufgebaut hat. Ja, geht ja auch voll so in diese Richtung Social Selling einfach. Und ich habe das, wann war das, gestern oder so auch erst gehört, Verkauf ist 90% Beziehungsaufbau und 10% ja. Strategie und Vertrieb und irgendwie all dieses Gedöns. Also zumindest, wenn man in so einem Markt ist wie wir. Und ja es ist ja auch einfach viel angenehmer, das so zu machen, als halt anders, wie wir es jetzt genug beschrieben haben, Kaltakquise und Co. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Nee, da sind wir auf jeden Fall der gleichen Meinung. Und ja, gerade in diesen Märkten ist halt ein komplettes so People-Business. So, jeder kennt irgendwie jeden ab einem bestimmten Punkt. Und wenn du dann einmal ein paar Kontakte hast, dann geht es auch schon viel einfacher. Klar, der Einstieg ist in einer normalen Kaltakquise schwer, der Einstieg ist beim Netzwerkaufbau ein bisschen schwieriger, aber es ist halt, wie du sagst, angenehmer und langfristig sinnvoller und man hat dann auch nochmal so ein bisschen so diesen Effekt, dass es auf einmal sehr viel schneller geht, dass du dein Netzwerk aufbaust, weil irgendwie immer mehr Kontakte reinkommen, mit denen du auch gute Beziehungen pflegst. Deswegen, ja, ist auch ein Kanal, den ich sehr gerne nutze und was auch einfach Spaß macht, ja. Ja, voll, richtig schön. Und ich vertrete auch so die Meinung, natürlich muss Vertrieb und Verkauf funktionieren und einfach gewisse Ergebnisse bringen, aber es darf auch Spaß machen. Für diese Erkenntnis habe ich sehr, sehr lange gebraucht, aber jetzt ist sie da und jetzt kann ich sie anwenden und das ist cool, ja. Ja, genau, weil immer wenn du Spaß hast, dann bist du auch authentisch und bist du selbst und da sind wir wieder bei dem Persönlichen, das ist einfach das Wichtigste, dass man sich nicht irgendwie verstellt oder irgendeine Maske aufsetzt oder sowas, sondern einfach, dass man der oder diejenige ist, die man eben sein möchte. Oder nicht sein möchte, sondern ist. Ja, richtig schön. Timon, ich habe eine letzte Abschlussfrage für dich, so ein bisschen zusammenfassend. Yes. Wenn dich jemand fragt, wie würdest du antworten? Wie baue ich mir ein Business auf, das nicht nur ganz viel heiße Luft ist, sondern wo wirklich was dahinter steckt? Was sind da so wirklich die allerwichtigsten Faktoren? Kannst auch gerne nochmal Dinge wiederholen, über die wir schon gesprochen haben. Boah, sehr, sehr große und sehr gute Frage. Das ist mein Job. Gute Fragen stellen. Ja, das stimmt. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch wieder ein Wort, mit dem man wahrscheinlich in alle Richtungen interpretieren kann. Ja. Was ich konkret damit meine, Kommunikation hilft dir auf so vielen Ebenen. Einerseits, wenn du wirklich gerade am Anfang bist, ein Business startest, musst du in die Kommunikation gehen, um irgendwie erstmal dein Angebot zu validieren oder zu schauen, was braucht denn der Markt überhaupt gerade? Was ist das, wo ich meine Werte sehe, wo ich meine Stärken sehe, aber wo natürlich auch ein gewisser Wert von anderen Leuten gesehen wird? Und da wirklich einfach in die Interaktion gehen, mit Menschen sprechen, die potenziell irgendwie in der Zielgruppe sein könnten, dann aber auch mit Kollegen oder mit anderen Selbstständigen oder sowas sprechen, gar nicht so sehr vielleicht mit der Familie oder mit Freunden oder sowas, sondern da ist der Blick immer so ein bisschen anders und ein bisschen voreingenommen natürlich dir gegenüber. Deswegen da auf der Ebene Kommunikation und dann vor allem später, wenn du langfristig ein Business aufbauen möchtest und wirklich Erfolg damit haben möchtest, sollte dieses Thema Kommunikation mit deinem Kunden niemals irgendwie hinten angestellt werden. Ja. Sondern das ist so der Main-Fokus, das ist das, wo du dich drauf konzentrieren solltest, weil deine Kunden am Ende die sind, die entscheiden, ob weitere Kunden bei dir kaufen, weil wenn du coole Rezensionen hast, wenn du coole Testimonials hast, dann ist schon mal viel einfacher, dass andere bei dir kaufen. Andererseits sind die deine Kunden auch die, die dir wirklich helfen, dein Produkt weiterzuentwickeln und den Markt anzupassen. Deswegen da auch zum späteren Zeitpunkt wirklich aktiv Feedback einholen. Und ja, mit dem Kunden wirklich in Interaktion die ganze Zeit sein. Und wenn du dann dein Produkt immer weiter anpasst, immer weiter schaust, was brauchen deine Kunden gerade, was sind vielleicht weiterführende Produkte, was sind so die nächsten Schritte danach, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, weil du dann auch schon weißt, wie du das im Marketing kommunizieren musst, weil du ja schon weißt, wie deine Kunden ihre Probleme beschreiben, wie deine Kunden ihre Ziele beschreiben. Und wenn du das in dein Marketing mit reinbringst, in deinen Vertrieb mit reinbringst, dann denken Leute, die mögliche Kunden werden, denken so, woher weiß der ganz genau meine Gedanken, woher weiß der ganz genau, was ich, was so meine Herausforderungen gerade sind, und erleichtert dann den Part auch wieder. Also das ist echt ein riesen Stellschraube, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Ja, großartig, richtig, richtig gut. Erzähl gerne zum Abschluss noch, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann, für alle, die sagen, oh, das klingt spannend, vielleicht sollte ich mir den Timon mal anschauen. Ja, sehr gerne. Also einerseits bin ich auf Instagram aktiv, viel aktiver und viel aktueller und noch stärker, würde ich sagen, bin ich auf LinkedIn. Da gerne mich einfach mit mir vernetzen oder mir folgen und gerne mir auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr hier die Podcast-Folge gehört habt, und da bin ich gespannt auf euer Feedback zu dem Podcast. Und natürlich auch, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Probleme, Herausforderungen habt oder sowas und ihr irgendwie euch hier heute in dem Podcast wieder gehört habt, dann gerne natürlich auch jederzeit melden, und dann können wir da ganz entspannt entweder drüber quatschen oder wir können es irgendwie schnell im Chat lösen. Da freue ich mich auf jeden, der da auf mich zukommt und da die eine oder andere weiterführende Frage noch stellt. Da bin ich gespannt. Ja, richtig cool. Ich danke dir für deine Zeit und für deine tollen Antworten auf meine neugierigen Fragen. Ja, danke dir, Lena, für die tollen Fragen, auf die ich nur so gut antworten konnte, weil die Fragen so gut waren natürlich. Und vielen Dank dir für die Einladung. Und super, danke euch fürs Zuhören.